Aus Brasilien kommt diese Musik. Sie erschien im Sommer 1968 als Eröffnungsnummer der Debüt-LP von Os Mutantes. Komponiert wurde sie von Gaetano Veloso und Gilberto Gil. Panis et Circenses heißt das Stück. Um psychedelische Musik geht's heute Nacht hier im Deutschlandfunk. Und obwohl meistens angloamerikanische Bands aus der zweiten Hälfte der 60er Jahre damit assoziiert werden, findet sich Psychedelisches natürlich auch anderswo.